für unsere Völker wollen, das dürfen wir hier nicht singen. Nicht laut von unserer Zukunft sprechen und anderen wichtigen Dingen. Doch die Schicht und Familie, aus der du stammst, die ist nicht von Bedeutung. Als Freiheitssoldaten sind wir alle gleich. Da zählt nur Mut und Leistung. Für ein Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Für ein Europa der Vaterländer lohnt es sich, Krieger zu sein. Für ein Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Für ein Europa der Vaterländer lohnt es sich, Krieger zu sein. Kapitalismus und Kommunismus legten unsere Länder in Ketten. Doch mit revolutionärem Nationalismus werden wir uns die Zukunft retten. Und wenn es uns im Westen besser geht, Fesseln sind aus Gold und blenden. Widerstand für neue Werte mit freien, starken Händen. Für ein Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Für ein Europa der Vaterländer lohnt es sich, Krieger zu sein. Für ein Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Für ein Europa der Vaterländer lohnt es sich, Krieger zu sein. Wieder sollen sich weiße Völker für fremde Interessen bekriegen. Wenn wir gegeneinander kämpfen, werden nur die Mächte des Bösen siegen. Die Männer im Schwarz machten den Anfang, sie erkannten den gemeinsamen Feind. Auch unsere Jacken und Fahnen sind schwarz. Europas Jugend wird Feind. Für Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Für Europa der Vaterländer lohnt es sich, Krieger zu sein. Für Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Für Europa der Vaterländer lohnt es sich, Krieger zu sein. Stehen wir ein. Für ein Europa der Vaterländer lohnt es sich, Krieger zu sein. Für ein Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Stehen wir ein. Für ein Europa der Vaterländer lohnt es sich, Krieger zu sein. Für ein Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Stehen wir ein. Für ein Europa der Vaterländer lohnt es sich, Krieger zu sein. Für ein Europa der Vaterländer wollen wir kämpfen, stehen wir ein. Stehen wir ein. Für ein Europa